Ja, sind wir, Crop FM. Bei mir zu Gast Margret Rieder heute am Telefon. Hallo Margret. Hallo, Tarek. Wunderbar. Leider habe ich jetzt bis jetzt noch nicht geschafft, den Apache da irgendwie wieder zu bewegen, was zu schicken. Das heißt, der Chat funktioniert im Moment nicht. Allerdings gibt es da manchmal Aussetzer und er kommt dann wieder. Also wollen wir hoffen, dass es wieder wird. Ansonsten sind wir halt nur zu zweit heute quasi, Gut. aber uns wird sicherlich nicht langweilig. Das glaube ich nicht. Nicht bei Nein. diesem Thema. Gut, Margit, vielleicht wenn ich dich kurz vorstellen darf, du bist geboren 1949 in Mecklenburg-Vorpommern und lebst seit 1943 in Berlin. Seit 1985 entwickelst du Lehrgänge, Schulungen, Workshops zur Persönlichkeitsentwicklung sowie Seminare zu kreativen Träumen und Traumdeutung, zur Schulung der eigenen Intuition und Kreativität und zur Arbeit mit Bewusstseins- und Energiefeldern. Und dieses Thema geht es ja auch heute. Seit 1988 bist du also als Medium tätig, sowie als Lebens- und Partnerschaftsberaterin in Deutschland, Österreich, Schweiz und im südlichen Afrika. Und unter deinem Pseudonym Entosimana sind bereits zwei Bücher erschienen. Sind das inzwischen schon mehr geworden? Weil du warst ja, glaube ich, gerade an, es war ja eines in Arbeit, oder? Ja, das ist richtig. Es sind sogar mehr als eins in Arbeit, aber da auch eine Seminarleiterin und sogar ein Medium für den normalen Lebensunterhalt arbeiten muss, Ach ja, der braucht das schnöde halt noch Mama. ein bisschen Zeit. Ja. Okay, was sind das für Bücher, die du bis jetzt geschrieben hast? Die Bücher sind Bücher, die sich so ein bisschen mit der kosmischen Biografie der Erde beschäftigen. Das erste Buch handelt davon, wie aus der Sicht eines Geistwesen das Leben auf der Erde entstanden ist und wer da so alles daran beteiligt war. Es wird über Atlantis gesprochen und über viele alte Mythen, die sich auf diese Weise dann neu verstehen lassen. Im zweiten Buch geht es dann um berühmte Persönlichkeiten und deren ja kosmischer oder karmischer Hintergründe, die eben auch wieder aus der Sicht eines Geistwesens manchmal recht anders aussehen. Da ist zum Beispiel eine Biografie über Jesus und auch über Mohammed, also über Propheten, über Buddha. Dann gibt es eine Beschreibung über Artus und auch in die Neuzeit sind wir ein bisschen gegangen. Wir haben uns mit Hitler beschäftigt. Ja. Verstehe. Gut, was sind die Bücher, die du gerade in Arbeit hast? Damit wir das Ganze abrunden. Das eine Buch wird ein Helfer oder Ratgeber sein in Erziehungsfragen. Es gibt immer wieder Menschen, die gerade in der jetzigen Zeit Probleme haben, sowohl mit kleinen als mit größeren Kindern. Und da ich selber Mutter bin, weiß ich, wie die Nöte der Eltern sind. Und das ist der eine Teil, also ein Buch, mit dem wir beschäftigt sind. Ein weiteres Buch handelt auch noch um so Biografien von Künstlern. Das ist mal ein Wunsch gewesen von Lesern, der an uns herangetragen wurde. Und ein drittes ist in Planung, da geht es um die Arbeit mit Kristallen, eins von meinen Lieblingsthemen und eins, worüber ich auch Seminare gebe. Ja, ein sehr spannendes Thema, über das wir vielleicht auch einmal eine Sendung machen, Ja. was mich freuen wird. Gut, jetzt das Thema der heutigen Sendung sind morphogenetische Felder. Einige werden sich wahrscheinlich darunter überhaupt nichts vorstellen können. Erfunden wurde das Ganze quasi von einem Herrn Dr. Sheldrake Ja. in den 80er Jahren, glaube ich, oder Mitte, wann war das? Ja, in den 80ern publik wurde es dann in den 90ern erst so richtig. Und was war es jetzt also, dass dieser Dr. Sheldrake gefunden hat? Ja, da ich also keine Bio-Genetikerin bin, kann ich das auch nur sehr laienhaft erklären. Er ist Zellbiologe, der Professor Sheldrake, und hat etwas wiederentdeckt, was als Theorie schon sehr lange bekannt ist. Nur die Biologen haben sich immer noch ein bisschen gesträubt, das anzuerkennen. In der Physik ist man mit dem Thema Feldtheorie schon sehr lange vertraut und darum geht's in der Grundlage. Morphogenetisch heißt übersetzt, Morph ist also die Gestalt, es kommt aus dem Griechischen, die Form oder die Formgebung und Genesis die Entstehung. Das heißt, er hat sich damit beschäftigt, wie kommt es, dass zum Beispiel ein Apfelbaum genau weiß, wie er auszusehen hat. Wie wird dieses genetische Wissen übermittelt? Das waren die Anfänge und daraus ist dann später entstanden, dass er sich Phänomenen zugewendet hat, die unverständlich waren, wie zum Beispiel, dass bestimmte Tierarten unabhängig voneinander, ja sogar durch den Atlantischen Ozean getrennt voneinander, fast zeitgleich angefangen haben, Dinge zu tun, die eine Verbesserung ihres Lebens darstellen. Also so hat er zum Beispiel herausgefunden, dass eine bestimmte Affenart auf Madagaskar angefangen hat, Bananen mit Stöcken vom Baum zu schlagen, weil sie das besser tun konnten. Und plötzlich haben ähnliche Affenarten dann in Südamerika damit begonnen. Dann gibt es andere Beispiele. Man hat also in den 30er Jahren in England ein Phänomen gehabt, das hat man das Meisenrätsel genannt, dass also Vögel angefangen haben, Milchflaschen aufzupicken, die ausgeliefert worden sind, dort vor die Haustür gestellt wurden und die Sahne rausgepickt haben. Und dieses Phänomen hat sich dann nicht nur über ganz Großbritannien ausgebreitet innerhalb kürzester Zeit, sondern auch ist übergeschwappt nach Skandinavien und nach Europa rüber, also zum Festland rüber. Und man weiß aber, dass diese Meisenarten in der Regel nicht weiter als 30 Kilometer maximal sich von ihren Nistplätzen entfernen. Das größte Phänomen dabei war, dass in Holland während des Krieges dann eben keine Milch ausgetragen wurde. Und 1947, als dann die Milch wieder ausgetragen wurde, waren die Meisen auch wieder da und haben angefangen, die Milch oben die Folie aufzupicken. Und man wusste nicht, wie das vermittelt worden ist, weil es mehrere Vogelgenerationen dazwischen war, sodass die Eltern das nicht an ihre Kinder weitergeben konnten. Also langer Rede, kurzer Sinn. Er hat damit die Behauptung aufgestellt, die er dann eben auch wissenschaftlich nachgewiesen hat, dass Information nicht nur auf die genetische Weise übermittelt wird, sondern in Form von Feldern. Und daraus ist entstanden für ihn, dass die Natur ein Gedächtnis hat. Und dass alles, was erlebt, getan, gesagt, gedacht wurde, in Feldern gespeichert wird. Also das ist so laienhaft ausgedrückt, was Herr Sheldrick uns geschenkt hat an Erkenntnissen. Das heißt, seine Beobachtungen waren jetzt zum einen Dinge wie zum Beispiel, also wie soll man das sagen, genetisches Gedächtnis, dass also zum Beispiel ein Ahornbaum immer genau weiß, wie ein Ahornbaum aussieht oder eine Blume immer mehr oder weniger gleich aussieht wie ihre Artverwandten, ohne dass das irgendwie jemand ihr gelehrt hätte. Ist ja. Und das andere ist jetzt, dass Wissen quasi auch vererbt wird, unter Anführungszeichen. Und Dr. Sheldrick war also dahinter, über welchen Mechanismus das denn nun funktioniert. Versteht ihr? Ja, richtig. Mhm. Jetzt, um zum ersten Punkt zu kommen, jetzt, was mir jetzt da als Unbedarfter dazu einfällt, ist natürlich, die Form von einem Lebewesen ist doch bestimmt durch seine DNA. Ich meine, diese Information ist ja, so glaube ich, ist es ja gemeinhin der Konsens in der DNA gespeichert. Wo kommt jetzt das morphogenetische Feld ins Spiel? Oder ist es das? Oder wie? Ja, jetzt stellst du mir natürlich Fragen, die nur ein Zellbiologe beantworten okay. kann. Also er sagt, dass die DNA nur einen gewissen Teil übermittelt. Er geht sogar stellenweise, soweit ich seine Bücher als Laie verstehe, so weit zu sagen, über die die DNA wird gar nichts vermittelt, sondern es wird alles über Felder vermittelt. Ich verstehe. Das heißt, ich meine, das ist ja auch klar, es ist ja im Grunde eine Behauptung, wenn man jetzt sagt, okay, die DNA, in der DNA ist all diese Information gespeichert. Ich weiß ja auch nicht, inwiefern das jetzt schon nachgewiesen wurde. Mhm. Andererseits gibt es natürlich Veränderungen in der DNA, die dann wiederum die Lebewesen verändern, die dabei rauskommen. Also, ja. Also seine Behauptung geht in erster Linie darum, dass das Wissen, dass Generationen von Lebewesen erworben haben, eben über diese Felder weitergegeben wird. Mhm. Und dass je größer und je häufiger ein Feld benutzt wird, umso intensiver ist es. Okay. Er sagt zum Beispiel, dass wenn ein Feld nicht ständig mit Energie gefüllt wird oder nicht benutzt wird, dann gerät es in Vergessenheit. Das sind Dinge, die wir ja aus dem täglichen Leben alle kennen. Wenn wir etwas sehr, sehr lange nicht getan haben, dann ist das, als wenn das so ein bisschen eingerostet ist. Es gibt Dinge, die man gar nicht verlernt, wie das Fahrradfahren, sagt man immer. Aber ein bisschen wackelig ist man schon auf den zwei Rädern, wenn man, weiß ich nicht, 20 oder 30 Jahren nicht gefahren ist. Ne? Mhm. Der Cropcom ist jetzt anscheinend auch wieder online übrigens. Also jeder, der jetzt da online zuhört oder übers Radio, kann also über cropfm.mur.at einsteigen und kann uns da jetzt Fragen stellen bzw. Kommentare abgeben. Das ist nur ein kleiner Einwurf. Gut, das heißt, es wird also Dr. Scherbeck hat sich damit beschäftigt, wie Information generell jetzt von Generation zu Generation weitergegeben wird. Richtig, genau. Und was er da jetzt rausgefunden hat, ist, also er hat dann quasi, kann man das sagen, als Postulat aufgestellt, es gibt da ein Feld. Und dieses Feld beinhaltet all diese Informationen und auf diese Art und Weise wird es von Generation oder auch kann teilweise Generationen überspringen und wird weitergegeben. Mhm. Wobei er sagt, dass jede Wissensart ein eigenes Feld hat. Ich möchte das mal in ein Beispiel bringen, was alle kennen. Wenn wir sagen, also es hat mal ein sehr großes und starkes Feld gegeben darüber, die Erde sei eine Scheibe. Ne? Das haben ja viele Menschen geglaubt. Mhm. Und es brauchte eine ganze Menge Energie von Menschen, dieses Feld unbrauchbar oder zu vernichten. Das war so schwer umzusetzen oder umzuändern, dieses Feld, dass sogar Menschen ihr Leben dafür gegeben haben. Okay. Ja, verstehst du, worauf ich hinaus will? Also es geht darum, dass jede Ansicht, jede Meinung, jede Idee, jede Vorstellung, die ein Mensch hat oder die Menschheit insgesamt hat, sich in Feldern organisiert. Diese Theorie ist ja gar nicht neu, denn die Feldtheorie wird ja sogar von Einstein schon vertreten. Also wir sind da in guter Gesellschaft mit Herrn Sheldrick und Herrn Einstein, denke ich. Oh ja, durchaus, ja. was hat denn jetzt eigentlich dazu, ich weiß nicht, ob du mir diese Frage beantworten kannst, es würde mich jetzt nur interessieren, was hat denn eigentlich dazu bewogen, das Ganze als Feld darzustellen? Warum Feld? Also kann man ja, der Feldbegriff kommt aus der Physik. Ich glaube nicht, dass es was mit dem Feld zu tun hat, auf dem so wunderschöner Mais wächst in Steiermark. Das ist klar. Aber genau kann ich dir das nicht erklären, weil, okay, wie gesagt, ich eben auch keine Naturwissenschaftlerin bin. Aber dieses Feld scheint also alle Lebewesen einer Spezies quasi einzuhüllen und ist offenbar von Raum und Zeit, aber dann auch unabhängig. Unabhängig davon, ja, das ist richtig. Er sagt. Also anders als zum Beispiel das elektromagnetische Feld. Zum Beispiel ist das auch eine Feldart. Ja. Das elektromagnetische Feld ist ein Feld, aber das morphogenetische Feld ist ja. Funktioniert das jetzt auch, wenn diese Lebewesen quasi räumlich extrem weit voneinander entfernt sind? Sagen wir jetzt in anderen Galaxien. Ja? Ich meine, das kann man natürlich schwer nachweisen, aber ist das laut seiner Theorie möglich? Ja, also er sagt sogar, er hat jetzt ein drittes Buch rausgebracht, dass der sechste Sinn der Menschen heißt, der Menschheit. Und da geht es darum, erklärt, ich habe es leider noch nicht gelesen, ich weiß nur, dass es neu auf dem Markt ist, da erklärt er sogar, wie Telepathie zum Beispiel funktioniert, dass das eben durch diese Feldtheorie erklärbar wird. Weil wir kennen ja alle Geschichten, dass wir sagen, wir haben an jemanden gedacht und dann klingelt das Telefon und der ruft an. Ne? Also das sind ja so Sachen, die fast jeder Mensch kennt. Oder es gibt andere Beispiele aus der Presse, wo Mütter sagen, sie haben gespürt, dass das Kind dem Kind schlecht ging oder. Und das erklärt Sheldrick eben auch durch die Feldtheorie. Er sagt, die Menschen sind miteinander verbunden durch die Felder, die gleiche Emotionen, und Emotion ist ja Energie, Gefühle sind ja Energie, das merken wir daran, wenn einer wütend ist. Ne? Und dadurch sind Menschen miteinander verbunden und dadurch kommt das Gefühl, über den anderen etwas zu wissen oder ihm in diesem Feld zu begegnen. Mhm. Jetzt, du beschäftigst dich ja auch mit einem Phänomen, das Channeling genannt wird. Ja. Und wir haben auch schon mal eine Sendung darüber gemacht mit Bernhard Reicher zusammen. Und jetzt, was genau, wie spielt das jetzt zum Beispiel mit diesem morphogenetischen Feld zusammen? Gibt es da eine Verbindung? Ich meine, wenn du sagst, Telepathie funktioniert über dieses, oder kann man dadurch erklären, das wäre, oder Intuition eigentlich fast, ist es jetzt auch dieses Feld, auf dem wir quasi, oder ist es auch über dieses Feld, mit dem man quasi mit nicht körperlichen Wesenheiten kommuniziert, oder wie man da immer jetzt dazu sagen möchte? In gewisser Weise ja. Tatsache ist, dass um mit einem Wesen zu kommunizieren, das anders, ich will jetzt nicht höher oder tiefer, das ist immer so eine Wertung, da ja. Halte ich nicht so viel. Ich habe es ja nicht so gemeint, immer ja, nicht körperlich einfach. Ja. Sagen wir einfach anders entwickelt ist, gut, vielleicht ein bisschen mehr weiß als wir. Um mit so einem Wesen zu kommunizieren oder kommunizieren zu können, muss es ein Feld der Begegnung geben. Ja. Und dieses Feld der Begegnung wird einerseits von diesem anderen Wesen geschaffen, andererseits muss mein eigenes Feld in eine Schwingung versetzt werden, sodass das möglich ist. Gut. Das heißt, man kommuniziert aber über dieses morphogenetische Feld, deiner Meinung nach, mit wem auch immer jetzt. Ja. Okay, das heißt, das Ganze ist eine sehr, sehr universelle Geschichte eigentlich, die... Was mich jetzt auch interessiert in diesem Zusammenhang ist, es gibt ja immer wieder so die Behauptung, weil mehr ist es ja nicht, dass außerirdisches Leben wahrscheinlich völlig anders aussieht als wir. Vor allem intelligentes außerirdisches Wesen, Leben. Nun gibt es aber dann immer wieder Leute, die behaupten, es gibt so eine Art Bauplan der Geschichte, oder so ein Bauplan, der jetzt aber dann sagt, dass quasi es einen kosmischen Bauplan für intelligente Lebewesen gibt. Und deine Theorie würde das ja nur, oder deine Theorie, Entschuldigung, also die Theorie der morphogenetischen Felder würde das ja nur völlig unterstützen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Ahornbaum, da ist irgendwas in der Leitung, extrem über Zeit und Raum hinweg quasi über dieses Feld erfährt, wie er denn aussieht, dann müssten doch auch intelligente Lebewesen sich sehr ähnlich sein im Universum. Oder wie siehst du das? Ja, also ich denke, dass ein Feld, und so weit hat Sheldrick auch noch nicht gedacht, also jedenfalls habe ich noch nichts darüber gefunden bei ihm. Das weiß ich nicht, ob er nicht so weit schon gedacht hat. Das ist eine Behauptung, die ich nicht aufstellen kann. Aber ich habe nichts gefunden darüber. Meine Theorie und die Theorie von dem Wesen, zu dem ich da Kontakt habe, ist die, dass diese Matrix oder diese Pause, Urpause oder die Feldinformation, egal wie wir das nennen, über das menschliche Leben und die Formen des menschlichen Lebens oder bewussten Lebens immer auf bestimmte Bereiche beschränkt sind. Für unsere Galaxie gilt ganz sicherlich diese bestimmte Form, die wir als menschlich bezeichnen. Das heißt aber nicht, dass es nicht andere Formen geben kann, denn die Natur ist vielfältig. Wir haben unglaublich viele Arten von Bäumen und sie gehören alle einer bestimmten Gattung an oder einer Art, wie man in der Biologie sagt. Und trotzdem gibt es so unwahrscheinlich viele Abarten oder Möglichkeiten eines Baumes. Und so müssen wir das vielleicht auch sehen. Wir sagen zwar, ein Baum hat einen Stamm und Laub oder Nadeln oder und in den unterschiedlichsten Formen. Und wir könnten sagen, menschliches, um es in Anführungszeichen zu setzen, Leben besteht daraus, dass es so etwas wie ein denkendes Bewusstsein gibt und Entwicklungsfähigkeit und Fortbewegungsmöglichkeit. Naja, ich habe auch nicht gemeint, dass jetzt zwingend alle Lebewesen gleich aussehen müssen, aber nur es wird immer behauptet, dass die alle immer zwingend völlig verschieden aussehen. Und diese Theorie würde eher in die Richtung weisen, dass es durchaus Lebensformen gibt, die uns ähneln könnten. Ja. Soll es denn überhaupt welche gibt, aber das ist ein ganz anderes Thema. Ja, das ist richtig. Wobei ich natürlich der Meinung bin, es gibt sie. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber... Gut, das ist wirklich ein anderes Thema. Also da könnte man wirklich nochmal drüber reden. Ja. Jetzt, wie bist eigentlich du jetzt persönlich zu diesem Thema gekommen und was sind deine persönlichen Erfahrungen damit? Was? Du meinst jetzt mit den morphischen Feldern? Ja. Ja, also ich bin dazu gekommen, ich habe, als der Herr Sheldrake das vorgestellt hat im Fernsehen, er ist ja sogar für einen Nobelpreis vorgeschlagen worden damals, und das gehört habe, dass er also diesen wissenschaftlichen Nachweis erbracht hat, hat das ganz viel ausgelöst bei mir. Da hat es in meinem Kopf ganz doll geklingelt, weil es gibt eine ganz alte Theorie, die alle Mystiker und spirituellen Lehrer seit Jahrhunderten verbreiten, nämlich dass es so etwas gibt wie eine Chronik, in der alles Wissen, was jemals Menschen erdacht und erlebt haben, gespeichert ist. In den esoterischen Kreisen nennt man das die Akasha-Chronik. Und das ist mir dazu sofort eingefallen, weil es hier ja auch darum geht, dass alles, was erlebt wurde und gedacht wurde, eben gespeichert ist. Mhm. Und das hat mich dann darauf gebracht, dass es in bestimmten psychologischen, therapeutischen Formaten Verfahrensweisen gibt, die mit diesen Feldern schon arbeiten. Zum Beispiel Familienaufstellungen. Das ist ja etwas, was viele kennen. Und deswegen nehme ich das Beispiel. Man weiß also, dass jemand stellvertretend für denjenigen, der etwas verändern möchte, die Kindheit oder die Familienstruktur erleben kann und dadurch, dass diese Strukturen verändert werden durch stellvertretende Personen, sich wirklich auch im Gefüge der Bezugspersonen verändert. Und da sind wir mittendrin in der Feldtheorie. Und das ist mir dazu eingefallen. Und ich habe Seminare entwickelt, die sich mit dem Thema beschäftigen, wie man diese Felder aus der Vergangenheit zum Beispiel verändern kann. Auch da will ich gleich ein Beispiel bringen. Also jedes Mal, wenn ich an einer bestimmten Stelle mit dem Auto vorbeifahre, wo ich vielleicht einen Unfall gehabt habe, denke ich daran. Und meistens geht es mir nicht gut dabei. Auch wenn es kein so schlimmer Unfall war und selbst wenn es mir nicht jedes Mal bewusst ist. Aber in der Regel ist es so. Und in den Formaten, die ich entwickelt habe, könnte man zum Beispiel jetzt ein Feld, das für dieses Erleben steht, das heißt, man muss gar nicht an den Platz dorthin, sondern was ich emotional erlebt habe, aufsuchen und das mit einem anderen Feld, was vielleicht eine positive Erinnerung, eine positive Energie hat, ausgleichen. Mhm. Okay, also da sind jetzt mal interessante Sachen gefallen. Also zum Beispiel Akasha Records, ich möchte nur kurz zu dem Volke sagen, was sagen. Das ist ein sehr interessantes Phänomen, dass die moderne westliche Wissenschaft anscheinend schön langsam Dinge, Strukturen und Zusammenhänge entdeckt, die in Jahrtausenden alten Schriften bereits beschrieben werden und mit einer anderen Sprache. Ja. Das heißt, morphogenetische Felder sind immer schon bekannt und hießen halt früher die Akasha Records. Oder immer. So ähnlich. Mhm. Ja. Und es gibt ja auch ein interessantes Buch von einem Herrn Tao der Physik. Dessen Name wird jetzt natürlich entfällt. Friedrich Kappa. Genau. Und also auch bei diesem handelt es sich um etwas, das also nicht neu ist, sondern eigentlich von uns eher wiederentdeckt wird. Richtig. Und das finde ich jetzt sehr spannend. Das heißt, dein Zugang dazu ist eigentlich über die praktische Anwendung und nicht so sehr eigentlich so quasi der Selbstzweck. Das ja, richtig. Mhm. Ja. Und also das heißt, Familienaufstehen zum Beispiel, so interessant, das führst du also auch darauf zurück, dass da Veränderungen in dieser Information, die über dieses Feld übertragen wird, vorgenommen werden. Richtig, ja. Was gibt es da noch für Dinge, was gibt es jetzt noch für praktische Anwendungsmöglichkeiten des morphogenetischen Feldes? Was mich da auch interessieren würde, ist, warum heißt es so, aber vielleicht was du zuerst beantworten möchtest. Na, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, dieses Morph, das Wort, das kommt beide Worte kommen, setzen sich zusammen aus griechischen Wörtern. Morph ist die Form und Genese ist die Entstehung. Weil es ja aus der Biotechnologie kommt oder aus der Zellbiologie, ist dieses Wort so gewählt worden. Ich benutze morphogenetisch dieses Wort nur ganz am Anfang, wenn ich mit Menschen ins Gespräch komme, weil das Wort ist, was die meisten kennen über Professor Sheldrake. Die genauere Bezeichnung für das, was ich tue, wäre eigentlich morphische Felder, weil das eine Überordnung bedeutet. Die morphogenetischen Felder sind eine Abteilung der morphischen Felder, wenn man das so nennen darf. Ah, okay, also morphogenetisch ist es vor allem auch, was jetzt die Information anbelangt, wie jetzt da zum Beispiel Pflanzen aufgebaut genau. sind. Genau. Aha. Und also das wäre meine nächste Frage gewesen, du hast mich morphische Felder gesagt, das ist also der Überbegriff, wo dann also auch solche Dinge reinfallen, wie zum Beispiel der Hundreds Monkey Effekt, der auch äußerst spannend ist. Ganz genau. Was gibt es jetzt noch für praktische Anwendungsmöglichkeiten? Und kurz noch, ich habe mal gehört von einem Versuch mit Ratten, wo man also isolierte Rattenpopulationen durch ein Labyrinth laufen lässt und diese Rattenpopulationen unabhängig voneinander immer besser mit diesem Labyrinth zurechtkommen. Und zwar, wenn ich jetzt da in den Vereinigten Staaten eine Population habe, die durch dieses Labyrinth läuft, also sagen wir 100 Ratten, und denselben Versuch dann in Europa wiederhole mit völlig isolierten Populationen, dann haben die bessere Ergebnisse als ursprünglich die amerikanischen Ratten. Das kann man auch umgekehrt machen, das ist jetzt nicht diskriminierend gemeint. Aber das fällt also auch drunter. Ja, das sind genau die Experimente, die Sheldrake zu diesen Überlegungen und zu der Forschung gebracht haben. Das war mir bis jetzt nicht ganz bewusst, dass das eigentlich eine Erklärung für dieses Phänomen wäre, das mich immer schon sehr fasziniert hat. Gibt es jetzt da eigentlich auch andere Erklärungsmodelle dafür, außer Leute offensichtlich, die dann behaupten, es wäre Zufall? Gibt es irgendein anderes Modell, das diesen Hundreds Monkey? Habe ich nichts gehört von. Mhm. Also soweit mein Wissen reicht, ist der Herr Sheldrake der Erste, der überhaupt eine Erklärung für dieses Phänomen gebracht hat. Verstehe. Was gibt es jetzt noch für Anwendungsmöglichkeiten dieses morphogenetischen Feldes oder des morphischen Feldes? Ja, also ich kann jetzt nur so über das sprechen, was ich selber ausprobiert und entwickelt und weitergebe und da sind ein paar ganz gute Sachen dabei. Also wie ich vorhin schon angedeutet habe, haben wir ja fast alle irgendwelche Päckchen mit uns rumzuschleppen, wo wir sagen, es geht ja teilweise so weit, dass Menschen sagen, ich bin ein paar Mal in der Partnerschaft enttäuscht worden, ich lasse keinen mehr an mich ran, so ungefähr, jetzt extrem ausgedrückt. Und doch ist es ja so, dass solche Menschen auch leiden darunter. Andererseits gibt es Erlebnisse, die uns hindern, es gibt Menschen, die Unfälle hatten, sich nie wieder aufs Fahrrad oder ins Auto setzen oder. Das heißt, es gibt ein Feld, das sehr stark wirkt von der Energie dieser starken Verletzung, dieses Traumas, dieser starken Emotion. Und diese Felder können harmonisiert ausgeglichen werden, sodass der Mensch dann lernt, wieder neu mit solchen Situationen umgehen zu können. Das ist das, was in der Psychologie ja schon durch Therapien Jahrzehnte gemacht wird. Nur mit den Feldern erreichen wir das, was vielleicht ein Jahr oder zwei Jahre Therapie braucht, in einem Arbeitsgang von 1,5 Stunden. Das ist unglaublich. Aha. Ja. Wie löscht ihr jetzt dann so Feldinformationen? Also ja, das ist natürlich theoretisch sehr schwer zu erklären, wenn ich jetzt weder, selbst wenn ich bei dir in Graz sitzen würde, könnte ich es auch nur mit den Händen dir vorführen und die Zuhörer hätten auch nichts davon, weil sie mich nicht sehen können. Wir stellen uns vor, wir könnten diese Felder aufsuchen. Und wenn das derjenige das erste Mal gut hineingeführt wird in dieses Erfühlen, geht das meistens sehr, sehr schnell. Dass Menschen um sich herum, wir fangen nicht mit solchen schweren Traumas an, sondern machen erstmal, dass jemand, also ich kann dir ein Beispiel sagen, was du jetzt theoretisch auch übers Telefon sofort nachvollziehen könntest. Wenn ich dir sage, suche in dem Raum, in dem du dich befindest, einen Platz auf, von dem du hast, da fühlst du dich wohl. Weil wir haben ja alle so Orte, wo wir uns gerne aufhalten. Es gibt einen Lieblingsplatz am Tisch und so weiter, die auch auf die Felder zurückzuführen sind. Das heißt, ich würde sagen, such dir im Raum einen Platz, wo du dich gut fühlst und stell dich dorthin. Und dann würde ich sagen, denk an dein Frühstück, wenn es gut war heute Morgen, oder an ein gutes Essen gestern Abend mit Freunden vielleicht. Denk einfach intensiv daran und dann stell dir vor, dass diese Felder wie Röhren um dich herum verteilt sind. Und dann suchst du mit deinen Händen so lange, bis du das Gefühl hast, du hast dieses Feld gefunden. Und wenn ich dir dann sage, geh hinein in dieses Feld, also aus der Position, in der du warst, dann wirst du noch viel mehr Dinge erinnern von dem, was dir jetzt so auf Anhieb nicht mehr so stark erinnerbar ist. Mhm. Das ist also eine Möglichkeit, Felder aufzusuchen, die ich jetzt so am Telefon erklären kann. Und dann gibt es natürlich auch ein Feld aus einer Erinnerung, weiß ich nicht, aus einer letzten unangenehmen Auseinandersetzung mit irgendeinem Menschen. Und genauso könnte ich sagen, such mit deinen Händen nach diesem Feld. Und du würdest es finden. Das heißt, dieses Feld kann sich sogar, sagen wir jetzt mal, ja, ist natürlich jetzt ein Henne-Ei-Problem, aber physisch manifestieren insofern, als dass wir es tatsächlich sensorisch wahrnehmen können? Ja. Wie nehme ich das wahr? Wird es mir da warm? Was passiert, wenn ich also jetzt da quasi in ein morphogenetisches oder ein verdichtetes morphogenetisches Feld, weil ich nehme an, das ist sowieso überall da, aber irgendwie da jetzt eintauche? Also die Menschen nehmen das unterschiedlich wahr. Manche sagen, sie fühlen ein Kribbeln oder es wird warm oder kalt in der Hand. Und andere sagen nur, sie fühlen es einfach. So, unsere Sprache ist ja nicht darauf ausgerichtet, solche Wahrnehmungen zu beschreiben, weil wir ja in einer Welt leben, wo solche Wahrnehmungen als Unsinn abgetan werden. Und deswegen ist es ganz schwer zu beschreiben. Es ist so ein Gefühl von Wissen. Ich weiß eben einfach, dass es da ist. Mhm. Verstehst du, worüber ich spreche? Ich glaube, ich verstehe, worüber du sprichst. Ja. Und wenn du ein solches Feld aufsuchst, und es ist ein starkes Feld, wenn es jetzt einfach ein Frühstück war mit einer Tasse Kaffee und einer Zigarette nur, dann war es wahrscheinlich kein sehr starkes Feld. Es muss also von Emotionen begleitet sein. Und du stellst dich dort hinein, dann wird das Gefühl stärker. Mhm. Das heißt also, dass solche Felder immer quasi übrig bleiben, wenn irgendwo etwas passiert, das starke Emotionen involviert hat. Es bleiben grundsätzlich Felder übrig, aber sind leichter zu fühlen, wenn es starke Emotionen sind. Okay, das würde jetzt natürlich erklären, warum es gab zum Beispiel auf der Uni gewisse Hörsäle, wenn ich da reingegangen bin, hat es mich fast erdrückt. Ja. Das heißt, und da sind wahrscheinlich auch oft Prüfungen abgehalten worden. Also das war vielleicht so diese Spannung, die dann irgendwie dort einfach sich, die da quasi nicht mehr rausgegangen ist aus dem Raum. Ganz bestimmt. Aha. Oder es gibt generell so Räume, die einfach, oder ja, auch Plätze. Ja klar, also da weiß ich ganz sicher, was du meinst, weil es gibt einfach Plätze, wo du also vorbeigehst und einfach ein ganz bestimmtes Gefühl hast. Ne? Richtig, ja. Mhm. Und du sagst jetzt aber, dass das nicht nur mit der eigenen Erinnerung zusammenhängt. Also ja, da ist jetzt ein Baum und da hatte ich einmal eine Freundin und wir haben uns das erste Mal geküsst. Das ist ein Feld von dir dann, ja. Mhm. Ja, sondern das kann also auch völlig unabhängig von mir passieren. Ja. Das heißt, ja gut, aber jetzt... Ich nehme jetzt ein bisschen so die Position eines Skeptikers ein, wenn ich Mach darf. Nee, ja? Tu das ruhig. Wenn ich jetzt zum Beispiel an diesem Baum vorbeigehe, unter dem wunderbare Dinge passiert sind, dann gut, dann ist es ja klar, dass ich mich gut fühle, weil das ist ja meine Erinnerung. Genauso jetzt ein Beispiel vorhin mit dem Autounfall. Ich meine, was bewegt dich jetzt dazu, zu glauben, dass es dabei sich um die Auswirkungen eines morphogenetischen Feldes handelt, mehr als einfach nur um unsere Erinnerung? Also einfach eine Reflexhandlung. Ja. Das wir auch alle kennen. Ich meine, oder... Ja. Ja, ich verstehe, was du meinst. Was mich dazu gebracht hat, das den morphischen Feldern zuzuordnen, ist das, dass ich die Veränderung gesehen habe, die passiert, wenn Menschen mit diesen Feldern ganz bewusst arbeiten. Das heißt also, was ich vorhin angedeutet habe, dass ich also nicht unbedingt, wie es die, nicht die Gestalttherapeuten, Verhaltenstherapeuten machen, die also an einen bestimmten Platz gehen mit einem Menschen, wo er ein traumatisches Erlebnis hatte und immer wieder dorthin gehen, bis er so weit ist, dass er das verarbeitet hat, was dort an Unangenehmem passiert ist, sondern weil dieses Feld ja etwas mit mir zu tun hat, kann ich dieses Feld aufsuchen, egal wo ich bin. Ich muss also nicht an den Ort hin, wo dieses traumatische Erlebnis war, sondern es ist ja ein Erleben, was an meine eigenen, an meine Person, meine Emotionen gebunden ist. Und deshalb kann ich es mir in meiner Umgebung aufsuchen und neutralisieren, indem ich andere Energien, sage ich jetzt mal, das heißt, die emotionale Energie aus anderen Feldern dagegen setze. Gut, jetzt, wenn du sagst aufsuchen, ist da wirklich eine räumliche Komponente dabei? Ja. Oder, ja. Ist es also so, dass wenn ich ein ganz bestimmtes morphisches Feld auflösen möchte, dass ich mich dann an diesen Ort begeben muss? Nicht an dem Ort, wo es stattgefunden hat, aber ich lokalisiere dieses Feld in meiner unmittelbaren Umgebung, in dem Raum, in dem ich mich befinde. Und in diesem dieser Raum muss aber nichts mit diesem Erlebnis zu tun haben? Nein, überhaupt nicht. Aha, das heißt, es ist schon nicht lokal, dieses Feld? Nein, also, gar nicht. Aha. Gut, das heißt also, dass ich quasi meine morphische Geschichte ständig mit mir herumschleppe? Richtig, genau. Okay. Das ist ja hochinteressant. Und das hat aber das ist dann quasi so eine Art Erleichterung für mich selbst, dass ich dann aber wirklich quasi in dem Raum, in dem ich mich befinde, herumgehe und schaue, wo ist jetzt das, mit dem ich mich beschäftigen möchte. Ganz genau. Das ist aber dann so eine Eselsbrücke. Ja, richtig. Also ich könnte da sitzen bleiben, ne? Ich meine, es ist ja wurscht. Im Grunde jetzt. Aber so als Hilfestellung versuche ich halt wirklich, da ist jetzt da herumzugehen und schauen, wo ist es, ne? Wir Menschen brauchen oft solche Brücken, um in bestimmte Zustände zu gehen. Das ist ja das, was in der Familienaufstellung auch gemacht wird. Da werden ja die Personen in einer bestimmten Ordnung zueinander aufgestellt, weil sie etwas symbolisieren, weil sie symbolisieren, wie die Beziehungen untereinander sind. Mhm. Und die werden ja auch räumlich in dem Raum zueinander aufgestellt. Okay. Okay, das heißt, okay, wie schon gesagt, das ist eine Eselsbrücke. Ja. So, und jetzt, wenn ich dieses Feld jetzt auflösen möchte, hast du gesagt, dann stelle ich dem eine andere oder ein anderes Feld gegenüber. Ja. Habe ich das richtig verstanden? Was mache ich da genau? Ja, nochmal, wie gesagt, es ist ein bisschen schwierig, Anleitungen zu geben, wie operiere ich einen Blinddarm heraus, aber ich will es versuchen. Ja, wir sind leider im Radio, aber vielleicht werden die Leute ja neugierig und beim Seminar erklärst du das ihnen dann ganz genau. Ich versuche es wirklich, Tarek. Ja. Also, genauso wie ich zum Beispiel das negative Feld aufsuche, kann ich ja ein positives aufsuchen. Ja. Ne? Wenn ich also, nehmen wir mal das Beispiel eines Autounfalls, der vielleicht mir nicht sehr großen körperlichen Schaden zugeführt hat, aber doch immerhin einen Schock verursacht hat und so, dass ich also unsicher bin, mich wieder hinters Steuer zu setzen. Das heißt, dieses Feld kann ich aufsuchen, eben auch räumlich in dem Raum, in dem ich mich befinde. Und wenn ich mich in dieses Feld stelle, geht's mir meistens nicht gut. Also die Menschen, die das tun, die sagen dann, nee, das war jetzt nicht so toll. Und dann gehen sie wieder raus aus dieser Position und suchen dann ein Erlebnis, eine Erinnerung, eine starke Emotion, die dazu passt. Natürlich nicht irgendeins. Also es sollte dann ein Erlebnis sein, wo ich ganz erleichtert war, ganz glücklich war über etwas, was ich geschafft habe, was ich erreicht habe, wo ich vielleicht erfolgreich war. Das sollte aber ein sehr starkes Erlebnis sein. Und dann aktiviere ich quasi dieses Feld, auch wieder dieses Erinnerungsfeld, indem ich mich dorthin stelle und transportiere die Energie, indem ich mir einfach vorstelle, ich nehme das ganze Feld so, wie es ist, die ganze Energie. Ich kann mir auch vorstellen, dass die wie in so einer Röhre drin ist oder in einem Korb von mir aus. Was ich mir da vorstelle, spielt keine Rolle. Und transportiere sie auf das andere Feld. Okay. Und damit gleicht die Energie sich aus. Okay, das heißt, das ist also wiederum so eine Hilfsvisualisierung, ja, verwende ich. Verstehe. Muss ich das selbst machen oder kann das jemand für mich machen? Nein, das musst du selber machen. Das ist ja sehr beruhigend, ne? Ja. Weil, weil was ich nämlich hinaus will, ist, wenn das denn nun wirklich funktioniert, von dem gehe ich jetzt einmal, von dem möchte ich jetzt einfach einmal ausgehen, dann kann man damit ja Schaden auch anrichten, ne? Das ist richtig, ja. Also ich könnte mir dann quasi, ich weiß jetzt nicht, das morphische Feld einer Person zum Beispiel mir vorstellen und dann da weiß Gott was hineinpumpen. Ja. Und das funktioniert aber nicht. Nein, das funktioniert nicht. Warum nicht? Es gibt andere Methoden, die so funktionieren, aber bei den morphischen Feldern funktioniert es nicht so. Warum funktioniert es nicht? Weil das ganz persönliche Dinge sind, weil das Energien sind, die an dich und dein Erleben gebunden sind. Mhm. Du hast jetzt andere Dinge angesprochen, bei denen das sehr wohl funktioniert. Ich ohrfeige mich schon dafür, dass ich es überhaupt gesagt habe. möchtest du die kurz ansprechen, diese anderen, wo das ja gibt, das weiß ja jeder, das gibt Praktiken und Techniken, die wir als magisch bezeichnen, ob das Voodoo ist oder andere Methoden, die einem anderen Menschen schon auch schaden können oder auch hilfreich sein können. Okay. Die funktionieren dann aber nicht über das morphische Feld. Nein. Über was funktionieren die dann? Funktionieren über die Energie, die ein Mensch selber produziert und sie fokussiert in eine bestimmte Richtung und dazu benutzt er meistens verstärkende Elemente, die sehr unterschiedlich sein können. Ich verstehe. Gut, also morphische Felder. Was ist jetzt, du machst ja Seminare über dieses Thema und jeder, der sich interessiert, kann sich da eh dann näher auf deiner Homepage informieren, die ja verlinkt ist. Mhm. Warum kommen Leute zu dir und wollen darüber was erfahren eigentlich? Was ist so der Beweggrund für Menschen, dass sie sich damit beschäftigen? Also es gibt zwei Arten von Teilnehmern, die in meine Seminare kommen zu den morphischen Feldern. Das eine ist eine Gruppe von Menschen, die entweder von Sheldrake schon gehört haben und sich Gedanken darüber gemacht haben und sagen, darüber möchte ich mehr wissen. Mhm. Und die andere Gruppe von Menschen fühlen sich angezogen, weil sie nach Möglichkeiten suchen, der Stressbewältigung oder Persönlichkeitsentwicklung oder weil sie sagen, ich habe Erlebnisse, mit denen ich nicht fertig werde, die mich behindern in meinem Leben. Gibt es nicht irgendeine Technik oder eine Möglichkeit, dass ich lernen kann, das loszuwerden oder besser damit umzugehen? Mhm. Was sind denn so das kann ich immer sagen, beliebte Frage von mir, was sind denn so die einschneidendsten Erlebnisse, die du in der Arbeit mit diesen morphischen Feldern gehabt hast? Was war das so wirklich ein Erlebnis, wo du wirklich sagst, wow, also da hat sich was getan? Ja, da gibt es ein ganz neues, ganz frisches. Ich habe viele Erlebnisse, mir fällt es spontan jetzt eins ein. Ich habe eine Klientin in einer Einzelbehandlung, die, ich will jetzt über ihre Themen gar nicht viel sagen. Es geht darum, sie ist eine Dame, die sehr gepflegt und sehr viel Wert auf ihr Äußeres legt und ganz strengen Normen und Formen folgt. Also sie ist die Gattin eines Unternehmens, eines Menschen, der ein eigenes großes Unternehmen hat. Also ist eine aus der High Society, wie man so schön sagt, aber eine etwas reifere Generation, die sich ganz bestimmten Normen unterordnet. Jeder weiß, wovon ich spreche. Die kommt also nur im Chanel-Kostüm und hat die entsprechenden Schuhe und so weiter. So ist sie gekleidet und auch immer tiptop frisiert und so weiter. Und diese Dame kommt seit einiger Zeit in Einzelbehandlung zu mir, und weil es eben eine Reihe von Problemen gibt. Und mit dieser Methode ist es möglich, Energien, die in der Vergangenheit gebunden sind, die mich an Menschen binden, von denen ich eigentlich mich trennen möchte, diese Energien wieder zurückzuholen und auch wieder zurückzugeben. Das kann ich aber jetzt nur ganz, ganz oberflächlich theoretisch erörtern, weil das würde ich am Telefon nicht erklären können. Mhm. Weil das muss demonstriert werden, damit Menschen verstehen, worum es geht. Und diese Übung habe ich gemacht mit ihr, nach einigem Zögern, weil sie an diese Dinge nicht nur nicht glaubt, sondern nur ganz wenig Zugang dazu hat. Und nachdem sie diese Übung gemacht hat, fiel sie in meinen Sessel in meinem Arbeitszimmer, streckte die Beine und Arme von sich, war völlig erledigt und sagte, was haben Sie gemacht mit mir? Es ist ja, als wenn durch meinen ganzen Körper irgendwie lauter Energie rieselt. Sie war also völlig geschafft im positiven Sinne, weil sie auf einmal unglaubliche Energie und Power hatte und spürte das wirklich körperlich sogar. Also das war so, ist so in letzter Zeit das beeindruckendste Erlebnis gewesen. Und sie hat mich also vor 2 Wochen angerufen und hat gesagt, das müssen wir unbedingt wieder machen. Mhm. Aber leider können wir jetzt also im Radio diese Übung nicht näher erläutern. Nein, das ist ein bisschen, dazu brauche ich einzelne konkrete Beispiele. Es geht nur so weit darum, dass das, was ich erlebt habe, wie ich schon gesagt habe, in den Feldern gespeichert ist. Und manchmal wird auch Energie gebunden, die zu anderen Menschen eine Bindung haben. Das heißt also, manchmal sind es Menschen, die uns sehr, sehr wehtun. Und auch diese Energie wird in den Feldern gespeichert. Und auch diese Energie kann man sich quasi wieder zurückholen. Mhm. Ich kriege schon langsam das Gefühl, dass das morphische Felder wirklich ein extremer Überbegriff sind. Wenn du jetzt sagst, quasi emotionale Energie, übersetze es jetzt einmal so, die jetzt quasi gespeichert ist in mir und irgendwo vielleicht blockiert ist und dann plötzlich freigesetzt wird, ja. So hört sich das Erlebnis dieser Dame auch an. Ja. Dann spielt es ja total in eigentlich diese fernöstliche hinduistische Tradition der Chakrenpsychologie hinein, wo ja auch sehr viel mit psychisch-emotionalen Energien gearbeitet wird und der Fluss quasi in Gang gesetzt werden soll oder am Laufen gehalten werden soll. Ist da wirklich jetzt, also wie es mir jetzt erscheint, diese starke Verbindung? Ja, ich sehe da einen Zusammenhang. Ich habe mich mit diesen fernöstlichen Heilmethoden nur sehr wenig auseinandergesetzt. Aber was ich darüber weiß, kann ich nur zustimmen, dass das sehr viel Parallelen sind. Mhm. Das heißt, diese morphischen Felder spielen jetzt auch zusammen mit Prana etc., also mit all diesen Urenergien, die da im Spiel sind, oder? Ja, wobei, soweit ich das weiß, wird Prana ja eher aus dem Äther, also aus der Luft aufgenommen. Da habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht mit beschäftigt, ob das damit etwas zu tun haben könnte. Mhm. Was aber etwas damit zu tun hat, und das wirst du spannend finden, wenn ich dir das jetzt sage, was mit den Feldern zu tun hat, mit den morphischen, sind die Labyrinthe. Aha. Ja, finde ich spannend, erzähl mir mehr. Das heißt also, Labyrinthe sind ja alle immer nach einem ganz bestimmten Schema angeordnet. Das heißt, es ist sind in alten Zeiten ja Labyrinthe schon benutzt worden, um zu Erkenntnissen zu führen. Das heißt, ein Mensch geht einen bestimmten Weg, sucht sich seinen Weg, auch wenn es als Metapher gut verstanden werden kann, aber eben auch praktisch in einem Labyrinth, sucht sich seinen Weg. Und am Ende, wenn er also das Ziel in der Mitte des Labyrinths angekommen ist, findet er in der Regel eine Lösung für seine Frage oder sein Problem. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, und die habe ich also setze ich also in den Seminaren auch ein, ist, dass die Energie in den Labyrinthen, wenn ich also, sagen wir mal, mit einer Idee, mit einem morphischen Feld, ja, eine Idee, dass ich ein morphisches Feld kreiere, weil Sheldrick sagt auch, man kann Felder kreieren, ja, wenn ich eine Idee entwickle, wird diese Energie durch das Labyrinth unglaublich verstärkt. Mhm. Aber frag mich nicht genau, warum das so ist. Du kennst mich ja. Okay. Ich finde es nur sehr spannend. Das ist spannend, ja. Also das mit dem Labyrinth erinnert mich auch an diesen Rattenversuch. Genau. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, ob der im Zusammenhang mit morphogenetischen Feldern überhaupt oder mit morphischen Feldern durchgeführt wurde oder nicht. Das glaube ich nicht, weil, soweit ich weiß, ist der Rattenversuch viel älter. Aha, ja, das glaube ich immer auch. Okay. Ja, also das ist sowieso, also morphische Felder sind so quasi Ideen, die zuerst in so einer Art Überraum existieren und dann schön langsam quasi kondensieren in unserer Realität. Kann man das, also wenn ich jetzt zum Beispiel von einem Haus träume, ja, dann erzeuge ich ein morphisches Feld von diesem Haus. Das ist richtig. Ja, wobei Sheldrick sagt oder etwas, was ich noch spannender finde. Der sagt, die Ideen sind eigentlich schon da, wir nehmen sie nur auf oder begeben uns in das Feld oder in den Zustand, das Feld zu erfüllen zu können. Und wenn ich, und jetzt gehe ich den Schritt den weiter, den du angefangen hast zu denken. Es gibt ja unglaublich viele Ratschläge so in Richtung Visualisierung und Herbeiwünschen oder Bestellungen beim Universum oder weiß der Kuckuck, was es alles gibt, dass ich also, wenn ich das nur genügend ausmale und visualisiere, dann kommt das auf mich zu, dann können also Wünsche auch in Erfüllung gehen. Dabei, bei dieser ganzen Geschichte wird eins vergessen, dass es ein Feld geben könnte in meiner Umgebung, das die Erfüllung dieses Wunsches behindert oder verhindert. Das heißt, die Erfüllung meines Wunsches ist in einem Feld, da hast du recht, in dem Moment etabliert, in dem ich diese Idee entwickle, also die Idee vom Traumhaus. Aber diese Idee braucht Energie, damit das Feld stark wird, damit sich's manifestieren kann. Mhm. Und damit sind wir bei der Physik, dass eben Energie, wenn sie sich verdichtet, dann zur Materie wird, vereinfacht ausgedrückt. Ja. Ah, das heißt, daher kommt wahrscheinlich auch Eingebung. Genau. War immer schon da und plötzlich ploppt es in mein Gehirn. Richtig. Und dann verstärke ich es, bis es Wirklichkeit wird. Ja. Mhm. Der Cropcom stottert heute. Irgendwas ist da am Crop. Es wird sicherlich beim nächsten Mal wieder gehen. Heute leider war das, also er war wieder hier und da und dann ist er wieder weg. Mhm. Wie auch immer. Sheldrake, vielleicht noch kurz, wir sind schon wieder am Ende. Es ist ziemlich schnell gegangen. Es ist, auch ohne Frauen aus dem Kopf kommen, ging es sehr schnell halt. Ich möchte jetzt nur kurz am Ende noch ein bisschen auf diesen Herrn eingehen. Wie geht's dem heute? Was macht er so? Also das war ja Mitte der 80er, ist das richtig? Oder? Ich glaube, ich bin okay. Hä? Ja, egal. Jedenfalls ist schon eine Zeit her. Der hat er inzwischen sicherlich weitergemacht. Ja. Weißt du etwas, was er derzeit so tut? Also das, was ich weiß, das ist, was ich vorhin schon gesagt hatte, er hat ein neues Buch herausgebracht, wo es um die Wahrnehmung geht, also anders ausgedrückt, also das erste Buch, wodurch er am bekanntesten wurde, war ja das Gedächtnis der Natur und das zweite war dann der siebte Sinn der Tiere. Da geht er dann auch darauf ein, dass Tiere quasi manchmal die Haustiere gerade Gedanken lesen können von ihren Herrchens und was weiß ich. Das dritte ist quasi der siebte Sinn des Menschen und da geht es um die Wahrnehmung der Menschen in Richtung Telepathie, Hellsichtigkeit und all diese Phänomene, auch Channeling, aber wie gesagt, ich habe es leider noch nicht gelesen. mit dem scheint er sich jetzt intensiv zu beschäftigen. Und jetzt nochmal, du hast es schon mal erwähnt, der Herr kommt eigentlich aus der Biophysik, ist das richtig? Nee, Zellbiologe. Aha, Zellbiologe, verstehe. Na, ist ja doch ein ziemlich interessanten Schwenk, den er da hinter sich hat. Ja, also, ja. Wie viele andere Physiker und Wissenschaftler stößt er dann irgendwann einmal an die Grenzen dieses Gebäudes und begibt sich dann auf die Suche nach Neuem. So kommt es mir halt irgendwie vor. Ja, richtig. Richtig. Also er ist auch sehr angefeindet worden. Und erst als ihm dieser wissenschaftliche Nachweis gelungen ist, hat er eben Anerkennung gekriegt. Und die Biologie ist quasi die letzte von den Naturwissenschaften gewesen, die diese Feldtheorie abgelehnt hat. Die Physik beschäftigt sich ja schon seit Ewigkeiten mit der Feldtheorie und da ist das überhaupt nichts, was angezweifelt wird. Mhm. Spätestens seit Beginn der Quantenphysik ist die Feldtheorie nicht mehr rauszudenken und wegzudenken. Und selbst in der Psychologie hat man sich in den 20er und 30er Jahren intensiv mit der Feldtheorie beschäftigt. Ja, ja gut, die Feldtheorie ist sehr alt. Also ich meine, elektromagnetische Felder wurden schon 100 Jahre so beschrieben. Genau. Vor 100 oder vor 150 Jahren, also Maxwell-Gleichungen. Aber das Neue ist jetzt also, dass man eigentlich Felder, die jetzt so quasi höherdimensional sind, was man in diese ganze Geschichte mit einbezieht, so würde ich jetzt mal sagen. Ja, die Physik ist ja in Teilen extrem progressiv, also Superstring-Theorie zum Beispiel, ja. Wo also das Ganze sich in einem elfdimensionalen Raum abspielt, die Wirklichkeit, da ist Platz für alle möglichen Felder, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Ja. Okay, tja. Wie geht es bei dir jetzt weiter, jetzt in Bezug auf morphische Felder, aber auch ganz allgemein? Was sind so deine... Ja, also ich bin ja fleißig dabei, Seminare zu geben, also nicht nur über die morphischen Felder, ich habe vorhin schon die Kristalle so ein bisschen angesprochen, aber ich glaube, das wird einfach jetzt zu knapp, wenn ich damit anfange, dann reicht die Zeit nicht mehr. Ja. Aber du wirst dich also weiterhin auch mit morphischen Feldern beschäftigen und ich nehme an, deine Therapieformen damit auch weiterentwickeln, in welche Richtung möchtest du so arbeiten in Zukunft, jetzt auf morphische Felder bezogen, nicht? Also ich habe ein paar neue Formate entwickelt, die in Richtung Familienaufstellungen gehen, allerdings ein bisschen anders, als sie üblicherweise gehandhabt werden, weil ich einfach die Felder stärker mit einbeziehe. Und das Zweite, was also wahrscheinlich in Österreich Anfang nächsten Jahres vielleicht ein Pilotprojekt wird, ist Konfliktaufstellungen. Das heißt also, dass du kannst, wenn du in einer Konfliktsituation bist, das, was die Konflikte ausmacht, die Energie, weil Konflikte kosten ja wahnsinnig Kraft. Also das, was uns am meisten Energie kostet in unserem Leben, sind Konflikte. Und Konflikte sind immer Situationen, in denen ich nicht weiß, wie ich mich entscheiden soll. Ne? Also ein Konflikt wird immer ausgelöst, wenn ich sage, wenn ich das tue, passiert das und das, wenn ich das tue, passiert das und das. Was mache ich jetzt? Wie entscheide ich mich? Auf der einen Seite bin ich Mutter und Ehefrau und will meine Familie nicht loswerden und auf der anderen Seite vermisse ich was, da gibt es noch einen Geliebten und jetzt muss ich mich irgendwann entscheiden. Also nur als Beispiel, das gleiche Thema haben Männer genauso oft wie Frauen, wenn nicht öfter. Und man kann mit Hilfe der Felder einen Konflikt genauso befrieden und eine Lösung finden, wie man eben diese Energien, über die ich jetzt gesprochen habe, eben harmonisieren und ausgleichen kann. Mhm. Das heißt, diese Feldtheorie gibt also wirklich auch bei Konfliktsituationen eine Möglichkeit, dass man über diesen Ausgleich, den man da schafft, dann dem Ganzen eine Lösung zuführen. Ja. Ja, das ist hochinteressant. Also was mir nicht bewusst war, waren also diese ganzen praktischen Auswirkungen, die diese Theorie hat, das finde ich schon sehr spannend. Also für mich war das eher immer so ein bisschen eher theoretische Geschichte, aber wie du auch selber gesagt hast, der Dr. Sheldrake hat ja, ich nehme an, das ist ein Doktor, der Herr. Der ist Professor. Hm? Dann wahrscheinlich wird er einer sein. War auch vorgeschlagen zum Nobelpreis. Das heißt, gibt es jetzt noch andere Leute, die in dieser Richtung arbeiten? Auf akademischer Ebene oder auf deiner Ebene? Das weiß ich nicht genau, weil wie es auf der akademischen Ebene ist, da das entzieht sich meiner Kenntnis. Interessanterweise hat, jetzt was ganz Privates, mein jüngerer Sohn sich entschieden, in die Biotechnologie zu gehen, hat also fängt jetzt dieses Wochenende an zu studieren, wollte ich noch mal sagen. Bin sehr glücklich, dass er einen Studienplatz hat. Das ist eine private Auswirkung, scheinbar. Und war das motiviert oder inspiriert durch morphische Felder? Oder? Ich fürchte, weil wir haben viel darüber gesprochen, als ich angefangen habe, meine Theorien dazu zu entwickeln. Und ich habe den Eindruck, das hat ihn sehr beeindruckt, auch der Herr Scheldrick, so dass er sich dafür entschieden hat. Na wunderbar. Ja. Dann werden wir nochmal einladen dann dabei, ja. Ne? Ja, das wäre super. Ja, klar. Also wie das in der akademischen Welt ist, das weiß ich nicht so genau. Da habe ich keinen Überblick. Ich kann nur sagen, dass es eine interessante Wendung gegeben hat. Ich habe in einem meiner ersten Seminare über die morphischen Felder einen Therapeuten gehabt, der das mit einbaut in seine Arbeit, und den habe ich vor ein paar Monaten getroffen, und der hat mir freudestrahlend erzählt, dass er darüber einen Vortrag gehalten hat, über diese neuen Erkenntnisse bei einer systemischen Familienaufstellung, die von dem Herrn Hellinger, der Wiederentdecker dieser Theorie ist, selber geleitet wurde, und der war so tief beeindruckt von dieser Arbeit, wenn man die Felder mit einbezieht, dass er ab sofort das mit in seine Familienaufstellungen mit hineingibt. Das habe ich allerdings aus zweiter Hand, muss ich sagen. Ich weiß es nicht von ihm persönlich. Okay. Also es scheint irgendwie die Menschen, die anfangen, da weiterzudenken, auch zu beeindrucken, und dass sie anfangen, weiterzuarbeiten damit. Ich habe bis jetzt, das muss ich jetzt so sagen, von niemandem gehört, der auf diese Art und Weise weitergedacht hat wie ich. Verstehe. Na, dann freut es mich umso mehr, dass du heute bei mir zu Gast warst. Ja. Ja, wie gesagt, herzlichen Dank dafür. War eine sehr spannende Sendung. Wir sind jetzt am Ende. Ja. Und ja, ich hoffe, wir werden das in nicht allzu ferner Zukunft über ein ähnlich oder genauso spannendes Thema wieder wiederholen. Gerne. Es gibt Hat Themen, mich auch sehr gefreut, und ich bedanke mich bei dir für die intelligenten Fragen, die du gestellt hast, die es mir leicht gemacht haben. Okay, danke. Ja, lieben Gruß nach Berlin. Dankeschön, und nach Graz auch. Ja. Tschüss. Tschüss.